Jahr ist heute meine Droge. Alfred Tesla, mein Ideologe. Bring mal kurz in die Kneipe rein, hau mir ein paar Bierchen ein. Und trotzdem Bier und trotzdem Korn fühl ich mich enorm in Form. Den Abend aus der Music Box, immer weiter bis ich kotz. Versteht man meine Sorgen, denn hier bin ich nicht allein. Und so wird es immer sein. Ja, hier bin ich nicht allein. Und so wird es immer sein. Volpower ist heute angesagt. Volpower so, wie ich es mag. Ja, ist heute meine Droge. Als Winter schlaf mein Ideologe. Dann liegen wir uns in den Arm. Grüne und Heino ohne Farm. Schwerstbinde aus, alles raus. Scheiß jetzt diese Kacke aus. Aber morgen komme ich wieder. Saufe Bier und gröle Lieder. Ja, hier bin ich nicht allein. Und ich bin stolz, ein Freund zu sein. Vollpower ist heute angesagt. Vollpower so, wie ich es mag. Bier ist heute meine Droge. Alfred Tesla, mein Ideologe.